Telekom Fernsprecher Reichenberger Straße 162, Ecke Mayanstraße an Radio Aporé. In meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Plastik-Einweg-Kaffeebecher, eine Palmal-Verpackung, eine Marlboro-Verpackung, eine Capri-Sonnen-Verpackung, eine Tempotaschentücher-Verpackung, ein zerrissener grüner Zettel, auf dem nur noch das Wort Unterricht zu lesen ist, ein im Gebüsch auf dem Kopf liegender Zinnteller, der hier anscheinend von einer gelben Kirchner Barockeinrichtung ausrangiert wurde, sowie ein blauer Hinweiszettel, auf dem nur noch die Wörter offene Moschee zu lesen sind. Ja, sowie zahlreiche Passanten, die hier diese Kreuzung passieren, dabei Wäscheständer unter dem Arm haben oder Hunde ausführen. Ja, soweit hier der Bericht von Fernsprecher Reichenberger Straße, Ecke Mayanstraße. Ansonsten, außer einer weiteren Coca-Cola-Dose und einer Weingummi-Verpackung, keine besonderen Vorkommnisse erhalten.